Welche Wirkung haben die Klänge, Klangschalen und Gongs auf dich? Wie fühlst du dich nach einer Klangreise? Ja, auf mich klingt das, klingt die Klangreise sehr intensiv. Vor allem kann ich mal eine Stunde abschalten und ja, in mich gehen. Und zu Hause wird man das ja gar nicht machen. Und ja, es ist einfach schön, diese Klänge und auch die Geschichten zu hören. Es ist einfach ein schönes Erlebnis. Vielen Dank.